Sag mir, wer hat uns erschaffen? War es Zufall oder nicht? War es Gott oder Natur? Warum leben wir eigentlich? So viele Fragen, deren Antwort wir wohl nie erfahren. Jedoch eins kann ich dir sagen, wir tragen viele Narben. Schon seit tausenden Jahren entwickeln wir uns weiter fort. Sprengen Grenzen ohne Ende, überbieten jeden Rekord. Der Mensch baut ganze Städte und reißt sie wieder ein. Wir laufen meilenweit, manche nur auf einem Bein. Ich sah Menschen, wie sie fallen, doch sie standen wieder auf. Selbst den allerhöchsten Berg klettern wir locker hinauf. Wir erschaffen Pyramiden und das du mit Muskelkraft. Wir entwickeln und erforschen jeden Tag und jede Nacht. Der Himmel gehört uns, so wie die Berge und das Meer. Sogar das Weltall ist für uns Menschen keine Hürde mehr. Wir erschaffen sogar Leben, das ist alles kein Problem. Doch eins haben wir vergessen, einmal zurückzusehen. Hast du den Mensch gesehen, kannst du den Mensch verstehen? Er ist gewillt, ein Leben lang neue Wege zu gehen. Wir haben viel erreicht in dieser langen Zeit. Doch heute sag ich es, mach dich fürs Ende bereit. Das ist der allerletzte Ruf an dich, liebe Erde. Ich wollte noch was sagen, bevor ich morgen sterbe. Es tut mir wirklich leid für all die Grausamkeit, die wir dir angetan haben in all der Zeit. Wir töten und zerstören Tag für Tag. Unsere Meere sind verdreckt, unsere Zukunft ist schwarz. Selbst die Luft, die wir atmen, verpestet immer mehr. Über Veränderung nicht nur zu reden, fällt uns leider schwer. Der Mensch ein Parasit und die Erde ist der Wirt. Langsam aber sicher haben wir ihn endgültig zerstört. Unsere Umwelt, unser Leben, alles machen wir kaputt. Und das Schlimme daran ist, wir wissen es auch noch. Viele Pflanzen gehen ein, den Rest reißen wir heraus. Wir zerstören die Natur, rotten ganze Spezien aus. Sogar uns selbst vernichten wir weiter konsequent. Und dann sag mir noch einmal, der Mensch ist intelligent. Wir verpesten unser Essen, schütten Öl in die See, schießen Schrott ins Weltall. Und das, was ich nicht verstehe, sie sagen, alles ist okay. Doch wenn mich einer fragt, mit jedem einzelnen Tag schaufeln wir tiefer unser Grab. Hast du den Mensch gesehen, kannst du den Mensch verstehen? Er ist gewillt, ein Leben lang neue Wege zu gehen. Wir haben viel erreicht in dieser langen Zeit. Doch heute sag ich es, mach dich fürs Ende bereit. Das ist der allerletzte Ruf an dich, liebe Erde. Ich wollte noch was sagen, bevor ich morgen sterbe. Es tut mir wirklich leid für all die Grausamkeit, die wir dir angetan haben in all der Zeit. Hallo liebe Erde, ich wollte Danke sagen für all die schönen Jahre und dich heute fragen. Sag, wie geht es dir? Bist du überhaupt noch am Leben? Oder wird es dich schon bald nicht mehr geben? Hast du den Mensch gesehen? Kannst du den Mensch verstehen? Er ist gewillt, ein Leben lang neue Wege zu gehen. Wir haben viel erreicht in dieser langen Zeit. Doch heute sag ich es, mach dich fürs Ende bereit. Das ist der allerletzte Ruf an dich, liebe Erde. Ich wollte noch was sagen, bevor ich morgen sterbe. Es tut mir wirklich leid für all die Grausamkeit, die wir dir angetan haben in all der Zeit. Hast du den Mensch gesehen, kannst du den Mensch verstehen? Er ist gewillt, ein Leben lang neue Wege zu gehen. Wir haben viel erreicht in dieser langen Zeit. Doch heute sag ich es, mach dich fürs Ende bereit. Das ist der allerletzte Ruf an dich, liebe Erde. Ich wollte noch was sagen, bevor ich morgen sterbe. Es tut mir wirklich leid für all die Grausamkeit, die wir dir angetan haben.